Und wir sprechen jetzt über die Filme der Woche und die hat quasi mitgebracht Anke Lewicke. Schönen guten Tag. Hallo. Wir beginnen mit dem Film Philomena und dieser Film hat die katholische Kirche auf die Barrikaden gebracht, als er in Venedig auf den Filmfestspielen lief. Und der Regisseur Stephen Frears, der wünschte sich nichts sehnlicher, als dass der Papst dieses Werk sieht. Welche Geschichte erzählt der Film? Welches Tabu bricht er? Naja, der Film und seine Titelheldin schlagen eigentlich ein weiteres düsteres Kapitel der katholischen Kirche auf und der Film ist ein Roadmovie, die Suche nach einem verlorenen Sohn und diese Suche will ein Journalist festhalten und wir lernen eben Philomena kennen, da ist sie so um die 70, hat eine Familie, eine Tochter, aber man bekommt mit, dass es irgendwas Trauriges in ihrem Leben gibt und man erfährt, dass ihr Sohn verschwunden ist. Und dann kriegen wir in Rückblenden die Geschichte erzählt, als junges Mädchen in Irland hatte sie so eine Techtelmechtel, ist schwanger geworden, der Vater hat sie dann in ein katholisches Erziehungsheim gesteckt und da konnte sie erst mit ihrem Sohn zusammenleben, aber dann wurde ihr Sohn ihr weggenommen und regelrecht verkauft nach Amerika an Eltern, die dort keine Kinder bekommen können. Und wir erfahren, dass das in den 50er Jahren durchaus eine gängige Praxis war und dass die katholische Kirche so ihre Kasse gefüllt hat und hinterher auch bewusst verschleiert hat, wo die Kinder sind, also jegliche Kontaktaufnahme auch in den späteren Jahren unterbunden hat. Aber der Film erzählt das jetzt nicht als große Skandalgeschichte, sondern wir bleiben ganz bei dieser Titelheldin. Und dadurch wird das eben so eine sehr persönliche Geschichte, aber die wird auch nicht überdramatisiert. Aber man kann dieses Leid, was diese Frau ihr ganzes Leben mit sich getragen hat, einfach sehr gut nachvollziehen. Sie haben sie schon mehrfach erwähnt, die Titelheldin, das ist Judi Dench, von ihr wird sie gespielt, die wir als M, als Chefin von James Bond kennen, also als eher so kluge, resolute Frau. Wie erscheint sie uns denn jetzt hier? Ja, Judi Dench ist eben eine dieser tollen, klugen britischen Schauspielerinnen wie Helen Mirren, wie Maggie Smith und die hat ja immer so eine Distanz haben, diese englischen Schauspielerinnen zu ihren Rollen. Das ist eben hier auch ganz schön. Und sie hat diese Frau, spielt sie eben, die hat so eine Weisheit und Würde, die aus dem Leben kommt. Und jetzt ist ganz wichtig ihr Gegenüber, der Journalist, das ist nämlich so ein Oxford-Student und der hat so einen theoretischen Überbau, ne? Und so nimmt er eben die Welt wahr. Also da haben wir schon mal so zwei Gegensätze, die aufeinanderprallen. Und das ist eben dann auch immer ganz schön, wenn sie ihm von seinen ihren Schundromanen erzählt, die sie so gerne liest. Und das Gute ist, dass diese Philomena eben einfach nicht den Einzelnen verurteilt, also später auch nicht die Schwestern, sondern immer eben die Institution dahinter, also die katholische Kirche. Und dadurch fühlt sich die katholische Kirche eben besonders angegriffen. Aber das ist eben auch wiederum das Kluge an diesem Film. Und ich kann nur sagen, das ist ein geradlinig konventionell erzählter Film, aber trotzdem sehr bewegend. Und ich glaube, der Film kann auch was bewegen. Jetzt müssen wir natürlich noch rausfinden, ob der Papst ihn sich doch noch anschaut. Philomena von Stephen Frears war der erste Film. Der zweite, den wir besprechen wollen, der heißt Like Someone in Love. Und das ist auch der zweite Spielfilm, den der iranische Regisseur Abbas Kiarostami, so habe ich es richtig ausgesprochen, mehr oder weniger, nicht in seiner Heimat gedreht hat. Hat dieser Regisseur mit dem Ortswechsel auch seine Themen gewechselt? Ja, auf alle Fälle. Ich meine, auch wenn Abbas Kiarostami immer sehr kunstfertig gearbeitet hat, hat er uns ja immer einen Einblick in den iranischen Alltag gegeben. Jetzt will er uns, ob er nun in Italien oder Japan dreht, jetzt nicht diese Länder vorstellen, aber er behält eben seine Kunstfertigkeit und die liegt eben in seinen klugen Dialogen und Disputen. Also er ist wirklich ein Meister der persischen Sprachkunst und das sind immer ganz scheinbar banale Dialoge, die dann aber doch die großen Fragen, wie lebt man, wie liebt man, aufwerfen. Und genauso ist es hier. Und im Iran hat er immer wieder Roadmovies gedreht. Hier fängt der Film auch im Auto an. Es ist nachts in Tokio, noch schweigen die beiden Gestalten im Auto. Es sind ein alter Professor und eine junge Studentin, die sich prostituiert, um ihr Lebensunterhalt zu verdienen. So die Scheinwerfer, die Neonlichter reflektieren sich auf ihren Gesichtern. Es ist so eine Melancholie, noch schweigen sie. Aber bei dem Professor angekommen, geht dann das Rededuell los, weil er will gar nicht so sehr Sex, sondern reden. Und das sind natürlich zwei Generationen, die hier aufeinandertreffen. Die Alte, der noch so Tradition und Moral verkörpert, und so eine junge, ich muss es mal sagen, einfach abgefuckte, zynische Frau. Ja, und das Gespräch. Gespräch kann dann beginnen. Das Gespräch wird an dieser Stelle unterstrichen, auch die Dialoge, die Sie schon erwähnt haben, aber die müssen ja in Szene gesetzt werden. Wie macht das Abbas Kiarostami? Ja, normalerweise haben wir ja gerne bei so Rededuellen Schuss gegen Schuss, ne? Um so eine Spannung aufzubauen. Aber Abbas Kiarostami ist da ein ganz anderer Regisseur, der geht mit der Kamera einen Schritt zurück, sodass wir auch immer die Reaktionen sehen. Und dadurch, dass nicht so viel geschnitten wird, kommt natürlich auch eine ganz andere Spannung rein. Was er dann aber zwischendurch auch mal macht, er geht einfach mit seiner Kamera weg und wir hören die nur aus dem Off. Aber dadurch, dass er andere Dinge einfängt, kriegen wir einfach mit, es gibt eben auch noch anderes im Leben. Und dann kommt so ein Boulevard-Aspekt noch rein durch eine neugierige Nachbarin. Und was einfach so schön ist, ist dieser permanente Tonlagenwechsel von komisch zu hintersinnig, dann wieder zu tragisch, wo die beiden sich eben auch in ihrer Familiengeschichte wiedererkennen. Und mich hat das ein bisschen auch alles an so eine moderne Tausend und eine Nachtgeschichte erinnert. Also ich könnte da auch ewig zuhören und es könnte für mich morgen Nacht einfach weitergehen. Vielleicht können Sie den Film ja nochmal anschauen. Like Someone in Love von Abbas Kiarostami war einer der beiden Filme, die Anke Lewicke uns vorgestellt hat. Der zweite, Philomena von Stephen Frears. Und ich bedanke mich. Schönen Tag und schöne Kinozeit. Deutschlandradio.